Jede Stellung tut weh. Jeder Kuss auf der Haut. Die Hände im Haar. Die Nähe der Fremden. Es geht nicht um uns. Nicht um unsere Seelen. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu unterhalten. Was zählt, ist dein Körper. Dein Geschlecht. Gebraucht wird was Schnelles zum Benutzen, wie alle es tun, leidenschaftslos und gierig, in der Hoffnung auf Liebe, Freiheit. Doch das Gefühl blutet aus, betäubt von der Kälte der Pornografie, quälen wir unser Selbst. Wir sind geleitet von den Anweisungen unserer Erzieher, Bekannten, Vorbilder und Freunde. Und den Blicken der Verwandten saugen wir Vorschriften, die uns entgegenleuchten. Neongift auf Werbetafeln, die heiligen Schriften des Alltags. Die Albträume beginnen mit dem Schritt durch die Menschen, dem Ausdruck ihrer Gesichter. Abgekühlt oder listig lächelnd reichen wir uns weiter in den Phasen schnellen Glücks. Wir ficken jeden, den wir kriegen. Die Gewalt befällt die schwachen Massen, verstärkt sich zu einer fressenden Seuche. Ich fühle Lust, ich spüre Ekel, ich fühle Fernweh und ich spüre Gier. Ich fühle Sehnsucht, ich spüre den Kuss, ich fühle die Droge, ich spüre den Tod.